Erstabel und Nebo sind gefallen. Ihre Götzenbilder sind nun eine Last für Tiere und Lastvieh, die sie tragen müssen, obwohl sie früher von den Menschen getragen wurden. Zweiter, die Götzenbilder und ihre Träger sind zusammengebrochen. Sie konnten die Last nicht retten, und sie selbst wurden in die Gefangenschaft geführt. Dritter, hört auf mich, ihr Nachkommen Jakobs und der Rest des Volkes Israel. Ich habe euch von Geburt an getragen und für euch gesorgt. Vierter, ich bleibe derselbe, auch wenn ihr alt werdet und graue Haare bekommt. Ich werde euch weiterhin tragen und retten, denn ich habe es immer getan und werde es auch in Zukunft tun. Fünfter, mit wem wollt ihr mich vergleichen oder wem mich gleichstellen, damit wir einander ähnlich sind? Sechster, sie nehmen Gold aus ihren Beuteln und wiegen Silber ab. Dann bezahlen sie einen Goldschmied, damit er daraus einen Gott macht, den sie anbeten und vor dem sie niederknien. Siebter, sie tragen den Götzen auf ihren Schultern und stellen ihn an einen festen Platz, von dem er sich nicht bewegen kann. Wenn jemand zu ihm schreit, antwortet er nicht und kann ihn auch nicht aus seiner Not retten. Achter, denkt darüber nach und nehmt es euch zu Herzen, ihr, die ihr von mir abgefallen seid. Neunter, erinnert euch an die alten Zeiten und daran, dass ich allein Gott bin und es keinen anderen gibt, der mir gleicht. Zehnter, ich habe von Anfang an das Ende vorhergesagt und schon vor langer Zeit angekündigt, was noch nicht geschehen ist. Ich habe gesagt, mein Plan wird sich erfüllen, und alles, was ich vorhabe, werde ich auch tun. Elfter, ich rufe einen Raubvogel aus dem Osten und einen Mann, der meinen Plan aus einem fernen Land ausführt. Was ich gesagt habe, das lasse ich geschehen, und was ich geplant habe, das führe ich auch aus. Zwölfter, hört auf mich, ihr starrsinnigen Menschen, die ihr euch von der Gerechtigkeit fernhaltet. Dreizehnter, ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht mehr weit entfernt, und meine Rettung wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich werde in Zion Rettung bringen und Israel meine Herrlichkeit zeigen,